leben. Nicht nur wird es immer geben. Wir sind jetzt schon 12 Jahre da. Und immer noch kein langes Haar. Auch wenn wir nicht ewig leben. Nicht nur wird es immer geben. Schon 12 Jahre da und immer noch kein langes Haar.